Psalm 92 anschauen. And I just really want to continue on in what we were sharing. It goes along with everything, actually, from Brett to Pastor Rob. Und das bindet sich genau da ein, was eigentlich eh schon alle auch gesagt haben, was Brett gesagt hat, and was Rob really gesagt about hat. The intimacy with God. Und es geht um die Intimität mit Gott, die Nähe zu Gott. But my heart has been for me personally, aber mein Herz persönlich, to try to make this as practical and as real, also mein Wunsch war, dass das wirklich so, so real und so echt und so praktisch wie möglich wird. So let's look at this one verse. Also wir wollen uns diesen einen Vers ansehen. Psalm 92, Psalm 92, verse 4. Vers 4. It says, "For you, O Lord, have made me glad through your work." Okay, wie immer. Es ist Vers 5 im Deutschen. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. I will triumph in the works of your hands. Und ich rühme die Taten deiner Hände. One of the things about being intimate with God, eine der Dinge, wenn man Gott ganz nahe ist, and God being intimate with us, und Gott uns ganz nahe steht, is realizing, as we were speaking about the other day, that God, we have to set him before us every day of our lives. Ist die Sache, dass uns klar sein muss, dass wir ihn vor unser Leben spannen oder stellen in jeden Tag unseres Lebens. And I think back in the Old Testament when I think it was the Amalekites. Und ich denke an die Zeiten im Alten Testament. Ich denke, es war die Amalekiter. Und sie haben gesagt, der Gott Israels, das ist ein Gott der Berge, des Hügellandes. Also wenn wir die Schlacht in der Ebene führen können, dann werden wir sie schlagen können, denn ihr Gott ist ein Gott der Berge. And they were so wrong. Und sie haben sich so sehr geirrt. Denn er ist auch und war auch ein Gott der Ebenen. And he's the God of our valleys. Und er ist auch der Gott unserer Ebenen. And you see, there is a healthy daily process that we go through with God when we seek him out. Und es gibt einen täglichen, gesunden Prozess, der passiert, wenn wir ihn jeden Tag aufsuchen. And the first part of the process is never really any fun. Und der erste Teil des Prozesses ist, macht nicht so viel Spaß. Did you ever wonder why it is like there's some days you're just like flying high? Wow. Habt ihr euch gefragt, warum das so ist? An manchen Tagen fliegt man wirklich ganz hoch oben. He speaks to you in a message or er spricht zu dir in einer Botschaft oder in einer Andacht, die du machst. And you're just flying. You're just so excited because God spoke. Und du segelst so dahin, weil Gott zu dir gesprochen hat. You're filled with faith. Du bist erfüllt mit Glauben und gehst mit einem Lächeln auf den Lippen ins Bett, ready to attack the next day. Und sagst dir, den nächsten Tag, den packe ich an. And then you go to sleep. Und dann legst du dich hin. And then you wake up. Und dann wachst du wieder auf. And then you're thinking, what happened to yesterday? Und du denkst dir, was ist mit dem gestern passiert? Was ist mit dieser Erfrischung, mit dieser Aufregung, die ich hatte? Where did it go? Wo ist sie hin verschwunden? And why did it leave? I didn't do anything to make it leave. Und warum ist sie weg? Ich habe nichts dazu beigetragen. Habt ihr das schon mal versucht nachzudenken, warum das so kommt? Das ist ein Teil des täglichen Prozesses mit Gott. Und ich möchte eine Illustration verwenden. Es ist eine wahre Geschichte. About 100 years ago, vor ungefähr 100 Jahren, there was this British captain who was he was an expeditionist. War ein britischer Kapitän, er hat eine Expedition geleitet. Much like some of the Austrians in this room. So wie manche Österreicher vielleicht in diesem Raum, climbing these mountains and die irgendwelche Berge besteigen. Und I was walking to my room, und ich war auf dem Weg zu meinem Zimmer. And I look up at the very top of the hill, und ich habe ganz oben auf dem Hügel gesehen, and I see these bicycles, dass da ein paar Fahrräder sind, flying down the hill over the rocks. Die den Hügel da über die runterrasen, über die Felsen. And it was Greg and it was Brent. Also, these guys are crazy. You can get Brent hurt doing that. But the story was, aber die Geschichte war, was he got enough money and he set out to get to the South Pole. Und er hat eben Geld aufgestellt, um zum Südpol zu reisen, eine Expedition zu machen. Before the days of steel-hulled ships and cutters. Das war die Tage vor steel-hulled ship und cutters. This was a wooden ship. This was a wooden. Also bevor es noch Stahlschiffe gab und so weiter. And so oder Eisbrecher gab, was they had the best plans. Also sie hatten die besten Pläne. They had to navigate through all these icebergs and ice flows. Sie mussten sich also durch diese Schollen, Eisschollen und Eisberge durchmanövrieren. But unfortunately they got stuck in the middle of the ice. Aber irgendwann kamen sie halt im Packeis zu stehen. In the middle of nowhere. Mitten im Nichts. And they saw that there was just no way they were going to save the ship. Und sie sahen einfach, dass es keine Möglichkeit gab, das Schiff zu retten. They were going to lose everything. Also sie würden alles verlieren. So they pulled everything they could out to salvage what they could out of the ship. Also haben sie alles aus dem Schiff rausgeholt, was da noch zu brauchen and war. And also the boats. Und auch die Rettungsboote. And so what they did is most of the crew had to stay on this island. Und was passiert ist, die meisten der Crewmitglieder mussten auf so einer Insel bleiben. While the captain während der Kapitän and only maybe 20% of the crew und vielleicht 20% der Mannschaft could go and try to get help to rescue the rest of the crew. Also losgingen, um zu versuchen, Hilfe zu bekommen, um die ganze Crew zu retten. And it was a miraculous story. Und es ist eine Geschichte mit Wundern. Because 8 months later he came back for them. Weil tatsächlich 8 Monate später wiederkam, um sie zu holen. But he said to the assistant. Aber sagte zu seinem ersten Kommandanten. You stay here with the men. Offizier, du bleib hier mit den Männern. And I promise you, I will be back. Und ich verspreche dir, ich komme wieder. I promise you, I will come back for you. Ich verspreche, ich komme wieder zurück. And so it was a real miracle because he took this one small lifeboat. Und es war ein echtes Wunder, denn er hatte dieses eine Rettungsboot mit. In unbelievably dangerous waters, and actually they got to that the station to get help. Und sie haben es wirklich geschafft, mit dieser kleinen Nussschale zu dieser Rettungsstation zu kommen. But that's not the real miracle of the story. Aber das ist nicht das echte Wunder dieser Geschichte. Because all those men that were stuck on that island. Denn die ganzen Männer, die noch zurückgeblieben sind there auf der Insel. Something that the assistant captain or whatever you would call him did. Da war eben eines, was dieser erste Offizier getan hat. And that helped them in their daily process. Und es hat ihnen geholfen in ihrer täglichen Routine. So they didn't go insane. Damit sie nicht verrückt wurden. That they didn't lose hope. Dass sie die Hoffnung nicht verloren. And so what he did, and I think this is so applicable to our personal practical walk with God. Was gemacht hat, und ich finde, das ist so anwendbar für unseren persönlichen Weg mit Gott. They took the lifeboat. Sie haben die Rettungsboote they genommen. Turned them over, haben sie verkehrt upside down, rum hingelegt. And they used them as tent to live in. Und haben die als Zelt verwendet, um darin zu wohnen. But every morning, aber jeden Morgen the captain would wake him up very early, hat, assistant captain, also der Offizier hat sie jeden Morgen geweckt, sehr früh. And he'd say, okay, men, und hat gesagt, Männer, the captain could be back today. Der Kapitän könnte heute zurückkommen. Good chance he'll be back today. Sogar sehr gut wahrscheinlich, sehr gut so möglich, dass er heute wiederkommt. Pack everything, also wir packen jetzt alles zusammen. Get everything ready. Machen uns fertig. Then we'll go and exercise. Dann werden wir ein bisschen Übung, also we'll go fish for food. Training machen. Wir werden Fische fangen. And we'll wait for him. Und wir werden warten, bis der Kapitän da and ist. So he put them in a daily regimen. Und so hat sie in eine tägliche Routine hineingeführt. And when after a few months, und nach ein paar Monaten some of the crew members, what are you crazy? He hasn't come back yet. Haben einige von der Crew gesagt, bist du verrückt? Er ist noch immer nicht hier. He gave us a promise. Und er hat gesagt, er hat uns ein Versprechen gegeben und er wird wiederkommen. Come on, let's get ready. He could come back los, today. Machen wir uns fertig, er könnte heute wieder auftauchen. And unbelievably so, 8 months later he showed up. Und 8 Monate später kam er wirklich wieder. And all those men that were saved, und alle Männer wurden gerettet. They said the thing that really saved them. Und sie haben gesagt, dass das eine, was sie wirklich am Leben erhalten was hat, the hope that the assistant captain instilled in them every day. Das war die Hoffnung, die der erste Offizier ihnen jeden Tag eingeflößt hat. And the discipline that he kept them in every day. Und die Disziplin, die er erhalten hat, jeden Tag. So it's hope. Also es ist die Hoffnung and discipline. Und die Disziplin. And so there is a process that you and I have to go through. Und es gibt einen Prozess, den auch du und ich durchmachen müssen. So when you wake up in the morning, also wenn du in der Früh aufstehst. And you had an amazing day, boy, you got so blessed by the message last night. Und du hattest einen großartigen Tag am Vortag, du warst so gesegnet durch die Botschaft. And then you get up in the morning, und dann stehst du auf in der and Früh. And you think about how you reacted at your child. Und dann denkst du, wie schlecht habe ich jetzt reagiert auf mein Kind? At your wife or you snapped at your husband. Oder bist deine Frau oder deinen Mann angefahren? Or you lived in worry. Oder hast dich vielleicht so über etwas gesorgt? Your sin is our sin is always ever before us. Und man sieht, unsere Sünde ist eigentlich immer vor uns. But in reality, that's a very good thing. Aber in Realität ist es eine sehr gute because Sache. Knowing who we are in our humanity, denn wenn wir wissen, wer wir sind in unserem Menschsein, as we live before the Lord, während wir vor dem Herrn leben, it breaks us. Dann bricht uns das. It just shows us who we are in our flesh. Es zeigt uns einfach, wer wir sind in unserem Fleisch. And that we have a need that's beyond ourselves. Und dass wir ein Bedürfnis haben, das über uns hinausgeht. And our circumstances. Und auch über unsere Umstände hinausgeht. Because as we know, if we live in the circumstances, denn wir wissen ja, wenn wir in unseren Umständen leben, we will go insane. Dann werden wir verrückt werden. We end up becoming walking mental cases. Wir werden wandelnde Fälle für die, ihren Anstalt. And so here's this process in the morning. Und hier ist dieser Prozess für den Morgen. You get up, du stehst auf. And now it's like, okay, this is where maybe your prayer diary or whatever works for you. Und jetzt kommt vielleicht dein Gebetstagebuch oder was immer auch für dich funktioniert. And like we said the other day, even if you're a night person, whatever works for you. Also auch wenn du ein Nachtmensch bist, was immer für dich halt funktioniert. It doesn't matter the time you do it. Es ist ja egal, welche Uhrzeit es ist. What matters is that you do it. Was wirklich zählt, ist, dass es passiert. And so, hey, you know what? Every one of us, we are a sinner. Und dann jeder von uns ist ja ein Sünder. And so what we do is, okay, Lord, you know what? I did react at my wife. Und wir sagen, Herr, ich habe jetzt wirklich auf meine Frau negativ reagiert. Ich muss jetzt wirklich and you know Buße tun. I love this. Und es steht, und ich liebe das. Because when we go to the Lord, it says in Psalm 51. Denn wenn wir zum Herrn gehen, steht im Psalm 51, he's close or he's near unto those that have a broken and contrite heart. Dann ist er nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. He's near to those that say, Lord, I am a wretch, I am nothing. Er ist nahe denen, die sagen, ich bin wirklich ein Sünder, ich bin ein Nichts. But it doesn't stop there. Aber es hört ja da nicht auf. It's, Lord, I know I'm nothing. Ich meine, ich weiß, dass ich ein Niemand bin. But oh, thank God, you're everything. Aber danke, Herr, dass du alles bist. That's what this verse is all about in Psalm 92. Das sagt dieser Vers auch im Psalm 92. For you, O Lord, have made me glad through your work. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. So I refresh myself in the fact that, hey, I'm forgiven even though I sin. Also ich erfrische mich in dem Gedanken, dass ich dass mir vergeben ist, obwohl ich gesündigt habe. And I love what Brett said the other day. Bless me so much. Und was Brett gesagt hat, hat mich so gesegnet. When he said in Job, I know that my Redeemer lives. Der Vers in Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. I felt the hair on the back of my neck go up. Ich habe gefühlt, wie sie die Nackenhaare because you know what, I knew he lived. Gänsehaut bekommen. They're just it's like, you know what, that is so true. Das ist so wahr. And so what that does is it brings me out of this my daily physical condition. Denn es bringt mich aus meiner täglichen physischen Zustand, körperlichen Zustand, und ich werde richtig aufgehoben. And wow, there it is. There it is. You see, in our devotional times. In unserer Andachtszeit, you unserer stillen Zeit. Man geht ins Wort and then you think about your past, und dann denkst du über deine Vergangenheit nach und vielleicht auch die Dinge, die dich so belasten vom Vortag noch. Stop there. Hör doch da nicht auf. Take that. Nimm das and like Jesus said, agree with your adversary quickly. Und so wie Jesus gesagt hat, vertrage dich mit deinem Feind schnell. Agree with the fact that, yeah, I am a sinner. Vertrag dich mit dem Gedanken, ja, ich bin ein Sünder. But I have forgiveness. Aber ich habe auch Vergebung. I don't have to stay there. Ich muss nicht hier bleiben. Because I number one, I don't care what's going on. I have heaven. Denn erstens, ich weiß, dass ich Himmel, den Himmel habe. It doesn't matter. Und ich weiß, dass das hier nichts ausmacht. I was reading Spurgeon this morning. He says you can't be too happy about the promises of God. Spurgeon schreibt, ich habe es heute Morgen gelesen. Du kannst nicht glücklich genug sein über die Versprechen, die Gott gibt. Too excited about it. Du kannst dich nicht zu sehr darüber freuen. So that's why I'm excited about it. Und deswegen freue ich mich so drüber. But I realize, you know what? I don't have to live in that. Also ich muss nicht in dem I leben. Confess it, yes. Ich bekenne es. Once I confess it, it's no longer mine. Aber wenn ich es einmal bekannt habe, gehört es nicht mehr zu mir. Und jetzt freue ich mich über die Werke des Herrn. That he forgave you and he forgave me. Dass er dir vergeben hat und dass er mir vergeben hat. Even if it's the sin that's easily besetting you, you've been doing it and you just hate it. Sogar wenn es die Sünde ist, die dich immer wieder belastet und du sie wirklich hasst. And so I start confessing. Und so habe ich angefangen zu bekennen. What God has done. Zu bezeugen, was Gott getan hat. I start saying this now. Ich spreche das aus. And the more I say it, just like that captain. Und ich spreche das mehr, also aus, so wie dieser Kapitän auch. Oder dieser Offizier. I could believe that 5 months into it, the crew was sick and tired of the captain saying, or the assistant captain. Also ich kann mir vorstellen, dass nach 5 Monaten die Mannschaft schon wirklich das nicht mehr hören konnte. Come on, man, pack up. He could be here today. Los, Männer, reißt euch zusammen. Er könnte heute wiederkommen. We gotta be ready for him, because he promised he'll be back. Wir müssen bereit sein, denn er hat versprochen, dass er wiederkommt. Come on, let's. Bitte. He's not coming. Er kommt nicht mehr. Yes, he will. Oh ja, er kommt. Come on, we're going out to exercise. Los, wir gehen jetzt raus, machen unseren Morgensport. We're gonna run a kilometer or two. Wir rennen 1 oder 2 Kilometer. Then we're gonna go fishing and get some fresh fish. Dann gehen wir Fische, suchen uns frischen Fisch. But it was that confession. Aber es war dieses Bekenntnis. And he spoke faith and hope because of that confession. Und er hat Glaube und Zuversicht zugesprochen. And that was the thing that delivered them. Und das war das, was sie errettet hat. That was the thing that that kept them. Das war die Sache, die sie am Leben erhalten hat. Und aus, von der ganzen Mannschaft ging nur einer Mann verloren. And they said the reason why they lost him, und sie sagt, der Grund, warum er starb, because he refused to believe anymore. Weil er sich geweigert hat, zu glauben. He lost hope. Er hat die Hoffnung verloren. So let's not lose hope. Also lasst uns diese Hoffnung nicht verlieren. You see, this is what's so beautiful about what we have. Und das ist das Fantastische an dem, was wir besitzen. Und auch so wunderbar, was du jemand anderem weitergeben kannst. When you see them and they're going through a hard time. Wenn du jemanden siehst, wie er gerade eine schwere Zeit durchmacht, da kannst du zu ihm hingehen oder zu ihr und ihr wirklich am Glauben zusprechen. It's gonna be okay. Und es wird schon funktionieren. Du wirst es schaffen. Gott wird treu sein. Hey, come on, look at the right things now. You're forgiven. Ich meine, schau mal die Dinge, die wie sie richtig gestellt sind, dass dir vergeben wurde. You see, this is the exciting thing of what we have. Und das ist die aufregende Sache, an die wir besitzen. More times, öfter als nicht, even when the craziest things happen, auch wenn die verrücktesten Dinge passieren. And usually it's the crazy things are the ones that hit you by surprise. Und oft sind es die wirklich verrückten Dinge, die dich total überraschen. It's the unplanned things, die ungeplanten Dinge, that hit us, die uns überrumpeln. I wasn't expecting that. Ich habe das nicht erwartet. That's when you stop, das ist der Zeitpunkt, wo du stehen bleibst und an diesen Vers Psalm denkst. 46, Vers 1. Psalm 46,1. God is our refuge and strength. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. A very present help in time of trouble. Eine Hilfe in der Zeiten schwerer Not. So I run into his presence. Also renne ich in seine Gegenwart. And he's there for my trouble. Und er ist da für meine Schwierigkeiten. And then before you know it, und bevor du es weißt, I agree. Yeah, the trouble's real. Ich stimme zu, also die Schwierigkeiten sind echt. But I will tell you this, aber ich sage euch noch was, the enemy loves to use trouble, dass der Feind es liebt, Schwierigkeiten zu nehmen und sie aufzublasen, größer als sie sind. And usually what my opinion, this is my opinion, und das ist jetzt meine private Meinung, 20% is real, 20% ist real, 80% is puffed up, 80% ist aufgeblasen, because that's what the enemy does. Denn das macht der Feind. I just really am convinced of that. Ich glaube das wirklich. Because we have an enemy who does not want us to live in that hope. Weil wir haben einen Feind, der nicht will, dass wir in dieser and Hoffnung so this morning leben. We're going to do something. Und heute Morgen wollen wir etwas machen. We're going to have Eric come up. Eric wird nach we're vorne kommen. The band come up. Also die Band wird kommen. And we're just going to have a time. Und wir möchten eine Zeit haben. And just a time where he plays some worship music. Eine Zeit, wo die Band Anbetungslieder and spielt. I want you to personally, if you feel like, wow, you know, these things are just too overwhelming for me. Wenn ihr so Dinge habt, die euch wirklich einfach zu groß sind, zu euch überwältigen, take these few minutes, dann nehmt diese paar Minuten Zeit. And either write down or thank God for what you do have. Und entweder ihr schreibt es auf oder ihr dankt Gott in euren Gedanken dafür, was ihr besitzt. We have forgiveness. Wir besitzen die Vergebung. Wir haben den Himmel. We have a source that's be far beyond us. Wir haben eine Quelle, die weit über uns hinausgeht. Das besitzen wir. And so that's why in my heart this morning. Und deswegen in meinem Herzen heute Morgen. When we hear a message, wenn wir so eine Botschaft hören, just, oh yeah, really good, lass uns nicht nur sagen, ja, das war wirklich gut und dann it's hinausgehen. Like so wie gestern Abend auch. Pastor Rob, started making the tea. Pastor Rob hat angefangen, den Tee zu kochen. The Romans 8:28 Römer 8:28 und dann alles wirkt zusammen zum Guten. As soon as he mixed together, Zutat. Und dann man mixt das alles zusammen. I don't know about you, but I drank it. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe ihn runtergekippt. And I wanted some more. Und ich wollte mehr Tee davon. That's what we're supposed to do. Und das sollen wir tun. We internalize it. Wir bauen es ins Leben ein, wir verinnerlichen es. Aber es gibt eben so einen Prozess, um das zu verinnerlichen. That's meditating on. Und das ist auch die Meditation, das Nachdenken darüber. So, let's have the band come up. Vater, wir danken dir so sehr. Because we can rejoice in the work of your hands. Weil wir uns freuen können über das Werk deiner Hände. And that we triumph in the work of your hands. Und dass wir Sieg haben in den Werken deiner you Hände. Have made us more than conquerors in 2 Timothy. Du hast uns mehr als Überwinder gemacht in 2 Korinther 2:14. Mehr als Überwinder. Father, thank you. Vater, danke. Lord, we just pray that you would embed these things in our heart. Herr, bitte begrabe diese Sachen und grab sie tief in unser Herz hinein. So that we even get closer to you. Dass wir dir näher kommen. Now take this time, just be still before the Lord. Verwendet diese paar Minuten für euch und den Herrn.